Hi, Pink Souls. Guten Abend. Wir sind am Start. Wir haben heute die 40. Folge, ist mir aufgefallen vorhin. Nicht schlecht, oder? Ja, das ist sozusagen Jubiläum. Fast schon Jubiläum, ja. Bis ja die schwäbische Altersgrenze. Ist magisch bei 40. Die 40 und danach ist da wird es schon vorbei. Bescheid, das weiß man. Da wird es schon bescheid. Mit 40. Okay. Ja. Also wenn okay. das ist schon ein überwiegend schwäbischer Podcast. Ja, wenn jetzt sogar 100%. Das stimmt, ja. Aber wir haben von der ganzen Bundesrepublik schon Gäste gehabt. Das stimmt. Das schwäbische Kulturgut wird hier hochgehalten. Yeah. Auch die schwäbische Sprache. Wie da. Angenommen. Vielleicht sollen wir uns aus so Fördertopfen Gelder beantragen, wenn wir die sprechen. Schwäbische Mundart-Podcast. Oh, ja. Da gibt es doch bestimmt so Fördervereine. Ja, nice. Und wir haben noch ein anderes Überleben. Wir haben jetzt 24 Stunden gesendet, habe ich heute festgestellt. Also wir haben, ihr könnt uns jetzt einen Tag lang komplett durchhören. Viel Kaffee das machen. Ist einfach epic. Dann geht es. Yeah. Ja. Schon geil eigentlich. Schreibt uns eure Experience auf unsere neue E-Mail-Adresse. Ja, das würden wir uns. Checkst du die eigentlich regelmäßig? Ich gucke regelmäßig rein, ja. Aber kommt nichts, oder wie? Keiner schreibt. Wenig, ja. Ah. Hast du nicht gesagt, es gab eine Mail von XOXO Lina? Nee, das war eine Postkarte erneut. Erneut? Ja. Und warum wurde die jetzt bisher noch nicht hier besprochen? Ist sie zu unflätig? Das wird doch jetzt besprochen. Ah, dann fang mal aus, was stand drauf? Gut, was stand da drauf? Und da stand eigentlich recht wenig drauf. Sie war aus Südfrankreich, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall habe ich XOXOLINA, die Schrift habe ich sofort erkannt. Ja. Und ja, das war einfach mal wieder ein Gruß und dass sie uns auch, weil sie im Ausland auch unterwegs ist, trotzdem treu ist. Also okay. Sie ist eine treue Hörerin. Gruß aus der Küche ja. Oder an die Küche. Hä? Oder beides. Beides. Beides. Wir müssen mal noch mit deren Termin vereinbaren, wenn wir die Bolo von ihrem Bauch schlabbern. Ja, sie hat auch gefragt, ganz explizit, wie sie das machen kann, ob sie vielleicht, ob wir mal nachfragen könnten, ob die Mensa sozusagen auch ins Ausland liefern würde. Ich glaube, die sollten erst mal anfangen, in Freiburg zu liefern. Ja, das wäre der erste Step. Schritt. Ja. Ja, aber sie war da schon, ich glaube, da will sie da will sie dranbleiben. Ist auch eine viel gereiste, oder? Jetzt hier erst in Frankreich, wo war es vorher? Belgien? Flensburg, ja. Ach, Flensburg, ja gut. Ja. Fast Belgien. Fast Belgien. Ja, also ich glaube, deshalb kommt sie ja nicht persönlich vorbei, weil sie ja irgendwie viel unterwegs ist. Und Corona ist ja schwierig, deshalb immer die Postkarte. Ja, dann Grüße gehen raus an dich, Lina. Ja. Wir freuen uns mal wieder. Und wir freuen uns auch an Post an pinksauce@tutanota.de. Ja. Ja. Tutanota ist eigentlich so ein Name, wo der Werbespot so sehr gesungen enden könnte. Sing mal. Jetzt sichere Mails bei tutanota.de. Ah, Tutanota. Ja. Ist schon ein Sing-Sang. Geht ins Ohr. Ja. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Okay, lass uns die Woche starten. Vergangene Woche. Vergangene Woche. Mhm. Was hatten wir denn da? Am Montag gab es... Oh, das war ein schwieriger Tag. Ich habe geschwänzt, ich war nicht. Ich auch nicht. Oh. Ich hatte eine Revelation. Echt? Ich habe die Grönsacksbuddha gegessen. Ja. Ja. Ich dachte, ich muss es mal machen, damit ich einfach weiß, was wir hier eigentlich kritisieren. Ich habe das bis jetzt noch nie gegessen. Ja. Hab's gegessen mit natürlich Minus-Sternen-Erwartungen und war dann überrascht, dass es, was man konnte, es schon essen. Oh. Also okay. Also man konnte es schon essen und ich würde sagen, es hat wahrscheinlich sogar 2 Sterne verdient. Ja gut, aber... Ja, okay. Also das ist nicht also so, dass man danach irgendwie Brechdurchfall aus den Ohren kommt. Aber es ist jetzt auch kein Essen, wo man sagt, das muss ich haben, das will ich haben. Nee, aber wie gesagt, an diesem Montag habe ich spontan entschlossen, die Rigatoni, also so tief werde ich nicht sinken. Hähnchenbrustfilet habe ich mir tatsächlich kurz überlegt. Habe ich kurz überlegt. Aber dann dachte ich, nee, kein wir Bock. Verreißen diese Grönsacksbulla immer so, dann muss ich die jetzt mal probieren. Ja, dann ist diesen investigativen Approach, genau, finde ich sehr gut. Genau, habe das gemacht und... gefällt mir gut. Ja. Aus was bestehen denn diese Grönsacksbulla? Kannst du es näher definieren? Nicht zu 100%, aber ich habe auf jeden Fall dort Erbsen optisch und geschmacklich wahrgenommen. Okay. Und Mais war auch ein ganzes Korn zu sehen. Oh. Und dann ist halt irgendwie, der Rest ist irgendwie so eine Hack, so eine Gemüsehack-Mischung. Und da sind teilweise noch halt ganze kleinere Elemente zu sehen. Also wie gesagt, es gab Mais und es gab Erbsen. Interessant. Der Rest ist mysteriös für mich. Schmeckt, wenn ich so versuche, das wieder heraufzubeschwören in meinem Mund. Es war ein bisschen, war schon erbsenlastig. Ja, muss ich sagen. So vom Geschmack her. Okay, vielleicht war es einfach das Erbsenpüree mit noch irgendwie ein bisschen was anderem. Ein bisschen dunkler ist es ja dann schon, oder beziehungsweise wenn man so Erbsenbällchen anbrätst, könnte sein, dass es die Farbe... War das angebraten? Ich glaube, ja. War das nicht so ein Haufen? Oder ist das ein anderes Essen, was ich jetzt meine? Es sind schon so Bällchen. Es sind so Bällchen. Ah, okay, das, dann verwechsel ich das jetzt. Aber ich meine, Tomatenragout ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Das ist eigentlich die Tomatensoße, die Stück normale Tomatensoße. Keine Stückle. Vielleicht habe ich ja mal hier und da ein Stückle gesehen, aber das... Das habe ich nur gesehen. Das ist kein Tomatenragout für mich. Ja, aber... Ich finde auch die Kombi wild irgendwie. Ja, also Krönzackbuller, Tomatenragout, Kräuterspätzle. Es ist irgendwie so schwedisch-italienisch... schwäbische Fusion-Küche. Ja, schon. Ja. Deswegen, ja, deswegen bleibt man mit so ein bisschen Verwirrung auch dann hinterher zurück. Aber ja. An diesem Tag habe ich von den drei mir angebotenen Speisen wahrscheinlich auch noch die beste gegessen. Okay. Und kann sagen, lasst euch nicht immer komplett abschrecken, wenn wir was verreißen. Wir müssen es manchmal erst selber probieren. Aber wir haben es ja probiert. Zum Sonntag. Wir haben es jetzt probiert und ja, also lasst die Finger davon, wenn ihr könnt, aber wenn es keine andere Wahl gibt, dann kann man das schon essen. Wir haben wahrscheinlich schon über sehr viele Dinge hier geurteilt, die wir nie gegessen haben. Das kann sein. Nicht sein. Das kann nicht sein. Okay, dann lass uns doch... Ich versuche ja schon ab und zu dann eben mal versucht, also ich versuche schon dagegen zu handeln ab und zu, wenn mir das bewusst wird, dass ich ja irgendwie, ja. Ich hätte nur eine letzte Frage, war da eine Schlange an dem Tag? Ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr ich gegangen bin. Ja, doch, es war eine Schlange. Okay. Und ich habe dann auch teilweise in der Schlange gestanden. Es war nicht lang, weil ich war dann schon irgendwie zu einer geschickten Zeit. Habe mir dann aber schon, während ich in der Schlange stand, die Frage gestellt, habe ich jetzt einen Fehler gemacht und stehe für was an, was ich bitter bereuen werde. Was meine Erwartungen nochmal halt sinken lassen, wo ich dann hinterher, ich will nicht sagen erleichtert war, aber es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay. Also ich hätte ja gerne noch ein paar Kritiken auch von anderen treuen Mensa-Gänger und Gängerinnen. Ja. Also gerne schreibt uns da mal eine E-Mail, wie ihr das Kontaktpuller findet. Vor allem die Leute sind angesprochen, die das als ihr absolutes Lieblingsessen bezeichnen würden. Ja. Gibt bestimmt. Ich würde gerne die Begründung auch hören. Wie das ist interessant einfach. Dieser, wie hast du es nochmal definiert als schwedisch-italienische-schwäbische Fusion? Schwedisch-schwäbisch-italienische Fusion-Küche. Ja. Ja. Okay, dann okay. Auf den Dienstag, truffende Wetter, es gab die Torpedos. Yeah. Nee, was machen Torpedos für ein Abschussgeräusch? Keins. Das blub. Also, blub, blub, blub. richtig ungefährliches Geräusch. So wie später dann auch. Schlägt dann auch. Blub, blub, blub. Ja. Also, ich würde sagen, die Cannelloni mit Gemüse und Käsegrüste auf Essen 1, ein richtiger Klassiker, hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder die auf dem Teller zu sehen. Ja. Verlässlich sind die auch. Verlässlich, lecker. The Bomb. Man muss sagen, die Portionsgrößen waren sehr unterschiedlich. Das fand ich auch, ja. Also, ich hatte ungefähr so 3,5 Torpedos, während bei dir so 6-7 drauf lagen. Ich weiß nicht, ob die abgesehen sind. Boah, das war schon krank. Ich glaube, die waren einfach größer auch. Ich glaube, meine waren größer. Es war schon ein deutlicher Unterschied. Aber es war für mich, ich bin absolut satt geworden. Also ich war froh, dass es nicht mehr war. Und du mit deinen 6-7 warst auch zufrieden. Ich war sehr zufrieden, ich hatte kein Frühstück an dem Tag. Und okay. Dann war ich natürlich dankbar für jeden extra Beschuss. Und dann hinterher, also überraschenderweise hat mich das nicht so, wie ich befürchtet hatte, weggedrückt. Aber es kann auch sein, weil ich hatte kein Frühstück, aber ich hatte irgendwie 6 Kaffee getrunken bis zum Mittagessen. Dann ja, du kamst auch ganz wie so ein Zappel. 6 Kaffee? Ah, also waren auf jeden Fall 3 große. Also kann man schon mal 6 bezeichnen. Ja, ich habe Free Coffee im Office, weißt du das? Habe ich gedacht, ja, wenn ich nichts essen kann, dann trinke ich wenigstens Kaffee. Ja, weiß ich ja auch sonst. Und deshalb trinkt man dann viel. Richtig. Und dann, ich wusste ja, es gibt keine Lunge zum Mittag. Und dann habe ich gedacht, da kann ich eigentlich. Ja. Und dann, deswegen, ich war froh, dass so viel war bei mir. Da war auch ordentliches Loch zu stopfen. Hast du eigentlich auch die Cannelloni gegessen? Ich hatte auch, ja. Ah, ja, wir haben alle die Cannelloni gegessen. Ich habe den Aufruf zum Torpedieren, der dann nicht gefolgt, sozusagen. Ja. Sebastian war auch dabei an dem Tag. Der hat das Bifteki genommen. Ja? Der hat die Cannelloni ja extrem kritisiert. Oh, ja, diese Kritik war Shaming-Ecke gestellt. Ja, ich habe mich erst kurz schlecht gefühlt und dann habe ich mein ganzes Selbstbewusstsein zusammengenommen, um da drüber zu stehen. Aber es hat sich gelohnt. Ich fand auch, es hat sich gelohnt. Ich glaube, aber Sebastian war auch happy. Bifteke ist ja eigentlich, haben wir ja schon mal gesagt, unser Feiertagsessen auch irgendwo so ein gibt bisschen. Es auch nur zu besonderen Tagen. Ja. Nicht an so einem random Dienstag. Ja. Ja. Ja. Ja, aber wenn die Cannelloni auf der Karte stehen, da lasse ich alles andere. Dann gibt's die Cannelloni, wenn der Torpedo geladen wird. So, dann gehen wir noch auf Mittwoch weiter. Das war. Das war der Peak der Woche fast, oder? Der Peak der Woche. Ja, ja nee, okay. Donnerstag war für mich der Peak der Woche. Okay, aber bleiben okay. Wir erstmal beim Mittwoch. Okay. Es war auf jeden Fall der Peak der Schlange. Ja, das brutal stimmt. Viel los. Wie lange standen wir? Bestimmt. Gut, ich bin früher gekommen wie du. 20. Gute 20 Minuten. Ja. Es war ein ganz klares 80-20-Verhältnis da zu erkennen. Oder ein 95. Von was? 5. Ich glaube auch 95. Kein Mensch hat das Hirschgulasch gegessen. Obwohl es auch nicht schlecht ist, ja. Ich habe schon gesehen, bei Essen 1, bei Essen 2, da stand nur eine Ausgeberin quasi, weil einfach gar nichts los war. Und der schnelle Teller wurde nur genommen, weil man, glaube ich, Zeit gespart hat. Den Schnellteller habe ich noch gezubert. Ja. Der war sehr lecker abends. Mhm. Und dann aber mal zum Kidneyburger. Oder? Kidney-Bohnen-Burger. Ja, Kidney-Bohnen-Burger. Was ist dein ich bin, Fazit? Warst du schon auch? Ja, ich war ein bisschen später. Ja, ja. Ich hätte dann keine Schlange. Also, ich war gar keine Schlange gewesen bei dem Essen. Ziemlich kalt. Hingehen, keine Schlange, das Essen. Ja. Tag ist gelaufen. Ja. War ein Top-Tag. Ich habe auch jemanden vor mir gesehen, dann habe ich kurz gedacht, das wirst du, Felix. Der hatte eine Tupperdose in der Hand. Ja, hat eine Tupperdose. Hat er den Burger weggetupert, oder was? Nee, das weiß ich nicht. Ich vermute eher, dass er auch so wie du den schnellen Teller getobert hat. Wahrscheinlich, ja. Aber ja, ich wollte euch jetzt nicht das Rating da reingrätschen. Sagt nochmal, was ihr davon haltet. Es war nicht mein erstes Mal, dass ich den gegessen habe. Ja, mein absolutes Glücksmoment wurde dadurch befeuert, dass ich gesehen habe, dass da neben dem Burger Gitterkartoffeln lagen. Ja, das war richtig nice. Das war überraschend. Das war so, yes. Richtig Lust gehabt auf die Gitterkartoffeln. Am Anfang dachte ich so, ein bisschen wenig, aber dann war ich doch froh, dass ich nicht so viele gegessen habe. Also war ausreichend. Und ich fand den Burger geschmacklich einfach richtig gut. Also ich fand den Bun auch gut. Der war schön fluffig und weich. Und der Patty war groß genug. Das Wasabi, die Wasabi-Mayonnaise. Ich bin nicht der größte Fan von dieser Nasenschärfe. Hat sie aber nicht. Aber es ist so war mild. Grad an der Grenze. Also es ist okay. So. Und das dann in Form von dieser Mayonnaise war dann doch ganz gut. Und ich finde es interessant, dass man dann doch kein Ketchup und Senf für so einen Burger braucht. Was ich richtig gut noch fand zudem, war dieses Kraut, das da noch drauf das war. Ja, das hat richtig gut gepasst. Richtig gut, ja. Also es war und ich meine, das war beim letzten Mal nicht drauf oder weniger. Es war nicht drauf. Genau, nicht drauf. Und das hat das Essen auf ein anderes Level gehoben. Ja, und aber ich würde auch sagen, da kann man uns ein bisschen selbst beweihräuchern. Wir haben gesagt, dieser Platzerlast ist einfach zu lappig dazu. Und es wurde gehört und es wurden Gitterkartoffeln dazu gegeben. Und das gibt noch einen extra Stern. Ich finde, da kriegt man noch ein bisschen mehr das Burger-Feeling. Ja. So wie Pommes und Burger. Ja, das halt muss irgendwie so eine frittierte Beilage geben bei einem Burger, meiner Meinung nach. Oder, wir hatten ja auch gesagt, oder pimpt den Salat. Aber das wurde eben nicht gemacht, aber dafür gab es Gitterkartoffeln. Hat mich überrascht. Ich denke auch, wenn das dran gestanden hätte, dann wäre die Schlange wahrscheinlich dann noch ein bisschen länger. Das haben sie extra nicht dran geschrieben. Denk auch. Ja. Da wurde ein bisschen aber ich glaube, es hat sich schnell herumgesprochen. So. Lauffeuer hat sich das verbreitet. Ich schließe mich ungefähr dem an, was du gesagt hast. Ich hatte nur zwei Kritikpunkte. Ich fand das Burger Bun zu lätschig für meinen Geschmack. Sehr kross haben. Ich hätte es lieber ein bisschen krosser. Aber es war okay, also es war nicht extrem lätschig, aber ich mag es einfach gerne, wenn ein bisschen das auch kross ist. Kannst du es dann leichter essen mit der Hand? Nee, das ist schwieriger natürlich. Ich fand nämlich die Essbarkeit hervorragend. Die war gut. Das hat einen überrascht, dass die so gut blieb. Vor allem, weil, Kritikpunkt 2, dieser Patty ja schon sehr matschig ist. Der matscht schnell aus. Ich habe einen guten, es ist nicht irgendwie ein Trick, ne? Aber ich habe auch gedacht, also, weil ich war mit Sebastian und der hat mit Messer und Gabel angefangen und dann dachte ich probiere es mal anders. Und hab den unten gehalten, sodass er auf jeden Fall nicht, wenn man den so mittig hält und beißt rein und quetscht hinten raus. Das ist schlecht. Und ich habe ihn halt tatsächlich unten. So wie so eine Dönertasche. Ja, ein bisschen unten zugemacht, so gedrückt. Ja. Und dann konnte man den eiernfrei essen, unfallfrei, saubere Finger und trotzdem mit den Händen. Also, das war sehr positiv, weil ich mag dass wenn ich Burger, wenn ich danach nicht aussehe, als hätte ich den gerade geschlachtet, noch sehr höchstpersönlich. Ja. Und ich finde es auch nicht geil, ihn mit Maison Garde zu essen. Das ist auch nicht ein geil. Burger, das Sinn ist, ihn mit ja, Händen zu essen. Ja, Burger sollte man mit den Händen essen können. Und das, aber das können genügend reine Burger-Restaurants auch nicht. Nee. Irgendwie einen Burger machen, den man vernünftig essen kann. Viel zu groß, ist nur gefühlt 20 cm hoch. Ja. Und dann musst du irgendwie noch Stückle rausschneiden, hast nicht den ganzen Geschmack. Ja, nenn keinen Namen. Oh, okay. Was? Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich noch sagen, gerne häufiger den Burger, anstatt zum Beispiel das Kranz. Dankbula. Ich glaube, Burger auch schwierig herzustellen. Also aufwendiges Essen für den Menschen. Ich denke, das wird dem Fleischwolf gemacht, die ihm passte. Ja, aber viele einzelne Sachen, die gut drapiert werden müssen, du kannst dich einfach drauf klatschen. Das ist ein klassisches Bandessen. Das ist ein Bandessen, da muss aber alles sitzen, das muss man mit ein bisschen Feingefühl, muss das draufgesetzt werden. Ja, aber das Personal ist hochqualifiziert, das ist das. Natürlich, natürlich. Aber du musst diese Mayo drauf schmieren, es gibt verschiedene Lagen. Also ist, glaube ich, ein schwieriges Essen. Haben Sie gut in Masse Probleme herzustellen. Ja. Also dafür war es echt top. Aber ein paar kleine Kritikpunkte, ich fand es auch ein super Essen. Aber noch besser war am Donnerstag Essen 1. Weizensalat mit Orange und Fenchel. Gebratener Halloumi, Bohnencreme, Fladenbrot. Ach, das war sogar noch ein Ticken besser als das letzte Mal. Und letztes Mal habe ich es ja schon in den Himmel gelobt. Echt? Na, ärgert mich. War nicht da. Ach, du hast nicht gegessen. Also, geil gegessen. War wieder mal, der Weizensalat war wieder schön frisch angemacht. Ja. Zitronig, ja. Lecker. Der gebratene Halloumi war noch ein Ticken besser, ich weiß nicht warum, aber der war eine geile Kruste. War eine geile Kruste so Sesam drin. Auch drin. Sesamkruste. Die Bohnencreme war noch mal richtig abgesteppt. Das Game. Ja. Die war richtig, fast auch Olive habe ich da ein bisschen rausgeschmeckt. Auf jeden Fall... Die hat fast schon so geschmeckt, wie wenn man so auf dem Markt ist und dann steht da so ein Grieche, der so über Oliven hat und der hat auch so Cremes. Und die Cremes kosten aber irgendwie 100 Gramm 5 Euro und man zahlt sich tot, wenn man irgendwie so ein kleines Plastikschälchen holt. Ungefähr das Niveau hatte die Bohnencreme und das ist schon ein sehr gutes Niveau. Ein kleiner Kritikpunkt war nur, die Orange war sehr fasrig. Ja. Das war wenig fruchtgleich, viel von diesem weißen Zeug, was man ungern isst bei der Orange. Ist ja halt auch nicht Orangenzeit, noch nicht, glaube ich. Es ist wahrscheinlich noch nicht Orangenzeit. Von mir aus kann man die Orange auch weglassen, brauche ich da nicht unbedingt. Ja, ich finde, die hat schon eine Berechtigung. Ich finde, gibt nochmal die Frische. Aber ich finde, das könnte man auch mit Zitronensaft kompensieren. Ja, aber der ist ja schon drin und ich finde, so ein Orange schmeckt ja schon nochmal anders. Also ich würde da nicht rumdoktern, sondern einfach nur eine gute Orange vom Italiener nebenan. Die weiße Haut vielleicht wegmachen. Am besten die Orange, also wenn man diese Schnitze hat, häuten. Das ist sozusagen nur das Orange. Richtig, genau. Das meine ich. Nur das Fruchtfleisch. Wer will dieses weiße Zeug schon haben? Das ist zu aufwendig. Das ist richtig aufwendig. Allein schon Orangen zu schälen ist ein Motz der Aufwand. Ah, da gibt es Maschinen bestimmt. Na, glaube ich nicht. Es geht auch gerne mal ins Auge. Ja, eine Orange. Ja, aber die Hände riechen danach so mega geil. Die Hände riechen geil, ja. Eine Orange geschält. Ich reibe mich dann auch immer ein. Ja, ich schnüffle immer ganz lange an meinen Händen so. Ja. Okay. Okay, ja, das waren zwei Top-Essen hintereinander. Das war wirklich Heaven. Weihnachten und Ostern direkt like hintereinander. Heaven. Okay. Freitag. Ja. Wir waren alle gemeinsam. Interessanter Tag. Jeder hat Essen 1, oder? Ja. Ingwer, Honig, Tofu, Sesamnudeln mit Gemüse. Die Bewertung des Essens fiel allerdings höchst da war ja eine große Range am Start. Ja. Ich muss sagen, ich fand es diesmal auch nur mittelmäßig. Es war schon mal besser, das Essen. Ja. Ich fand, diesmal war es schon sehr fettig. Ja. Es hat schon sehr an so chinesische Nudeln, die man beim Chinamann für 3 Euro in so einem Bottich kriegt, erinnert. Es war viel zu viel Zibebe drin, sprich Rosine. Mhm. Oh, stimmt, da gab es richtige Rosinen. Da musste richtig rausgepickt werden. Normalerweise sind in dem Essen so 3 bis 5 Rosinen drin, wenn man Glück hat. Am Freitag waren es eher so 20 bis 25. Und ja, es war einfach ein bisschen lieblos, dieses Mal. Also ich kann sagen, ich hatte kein Problem mit den Rosinen und auch kein Problem mit der Ananas. Allerdings, und es tut mir jetzt leid, Sebastian, dass ich dich schon wieder als Beispiel heranziehe, der war sehr erzürnt. Der war richtig erzürnt. Der war richtig gnädig. Das hast du gar nicht mitbekommen. Du bist gekommen, da hat er sich schon wieder beruhigt gehabt. Echt? Mhm. Okay. Aber... Krass, da muss ich meine, vielleicht sollte man sowas tatsächlich hinschreiben. Also, das ist jetzt, noch, glaube ich, noch keine anerkannte Allergie oder noch keine anerkannte Intoleranz Rosinen gegenüber, wie das jetzt vielleicht irgendwie bei irgendwelchen Gluten-Sachen oder irgendwelchen hier Sellerie-Dingen der Fall sein könnte. Aber es grenzt schon an eine allergische Reaktion. Rosinen muss auf dem Plan. Was ich da gesehen habe, also ja, sollte man wahrscheinlich hinschreiben. Ja, aber ich denke, ein bisschen so Flexibilität muss man ja schon mitbringen. Ich meine, die Gitterkartoffeln waren auch nicht draufgeschrieben auf dem Plan. Und die waren, kam ja gut an. Ich meine, so, da muss man ein bisschen offen sein auch für. Ja, die Rosinen, ja, ich sag mal, Gitterkartoffeln mag jeder. Absolut. Das ist klar. Aber eine Rosine. 50% der Bevölkerung mögen keine Rosinen. Ist es so? Wo kommt die Statistik her? Tja. Bundesamt für Statistik. Wow. Weinen hier in der Rosinen auch nur Trauben? Fresenius-Institut. Mögen auch so viele Leute denn keine Trauben? Nee, weil also das schmeckt ja schon ganz anders. Ich mag ja Trauben, aber keine Rosinen. Ja, ich glaube, das ist auch so. Hat derjenige oder diejenige, die keine Rosinen mag, das Recht auf die Traube verwirkt? Nein. Das ist einfach mal so eine moralische Frage, die ich jetzt hier. Ich glaube, eher Rosinen wurden einfach erfunden, als mal jemand seine Trauben vergessen hat. Wenn die Rosine nicht irgendwo wert, ist die Traube nicht wert. Und den Wein schon gar nicht. Den Wein gleich gar nicht. Ja gut, aber Wein ist nochmal ein anderer Prozess. Da findet ja dann auch eine alkoholische Gärung statt. Also wenn es richtig alkoholische Rosinen wären, dann wäre... Dann wäre es geil, ja. Ah, okay. Schön eingelegt. Also schön ein Sitzen nach dem Essen. Rosinenpunsch. Das ist ja auch nicht schlecht, ja. Okay. Also ich würde nur ein positives Statement hier abgeben zu dem Essen. Es war ölig und fettig, aber ich fand es trotzdem richtig geil. Geil. Ja. Und ich muss aber sagen, ich hatte richtig Hunger und... Es waren schon viel Nudeln, ein Tick mehr Gemüse könnte es sein, aber der Tofu war gut, das Gemüse war gut, die paar Rosinen, ich bin nicht so Anti-Rosinen-Fraktion, deshalb war das für mich okay. War eine runde Sache, würde ich sagen, an dem Tag für mich. Für mich war es auch okay, ich habe aber ein bisschen rübergeschielt zu einem anderen Tisch, da war der Seelachs. Nicht, weil der Seelachs geil ist, aber weil halt panierter Fisch mit Kartoffeln und Tatarsoße habe ich vor 2 Wochen irgendwie mal gegessen und fand es geil, war ein anderer Fisch. Aber es ist schon auch lecker. So eine Tatarsoße, das schmeckt schon gut. Wie Remoulade, ist das gleiche, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, die tun da immer zu wenig drauf, oder? Nee, die Kartoffeln sind schon sehr trocken immer. Das sah nicht so aus. Dampfkartoffeln. Das waren richtig glänzende. Aber gut, ich bin auch zufrieden mit dem Freitag und eigentlich auch mit der Woche allgemein. Ja. Die Woche war eine okay Woche. Ja. Im Gegensatz zur nächsten Woche, ja, wo ich sagen würde, die ist zäh wie zwiebeliger geschnetzelt ist. Die ist unterdurchschnittlich. Die wird wirklich schwierig. Es geht direkt am Montag los mit dem Montagsklassiker Rigatoni mit Lauch-Käsesoße. Gab es schon diesen Montag, gibt es auch wieder. Ah ne, diesen Montag gab es Rigatoni mit Gemüsesoße. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich weiß auch nicht, was. Es wird wahrscheinlich die gleiche Soße sein. Steile These. Dann gibt es am Essen 1 die Süßkartoffelpfanne mit Datteln, Tomaten, Gurken, Tabouli, Joghurt-Dip, Gurken-Dip, würzige Kichererbsen. Vielleicht ist es zu sperrig. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein Essen ist wie bei den Grönsacksbulla, wo ich es jetzt mal probieren muss einfach. Hast du noch nicht gegessen? Das habe ich noch nicht gegessen. Echt nicht? Nee. Es klang mir auch einfach immer zu viel. Also ja, probier es einfach mal. Das hört sich so an, als hätte ich jetzt mit der Pfanne von den Süßkartoffeln eine in die Fresse gekriegt, schon bevor ich es gegessen habe. Ja. Probier's. Weil die Texas-Pfanne, Essen 2, können wir ja auch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, so wie wir die Texas-Pfanne und diejenigen, die sie essen, immer hier runterbuttern. Verachten. Aber da tut sich ja auch wieder irgendwie eine Möglichkeit auf am Montag, denn investigativ. Vielleicht müssen wir nochmal die Texas-Pfanne mal essen. Du fährst das rausgefunden, und zwar die Mensa Institutsviertel ist geöffnet ab nächster Woche. Hallo! Das heißt, wir haben eine nicht allzu ferne Distanz liegende Alternative. Alter, nicht nur wir, sondern alle, die im Umkreis der UB oder der Mensa-Rempert-Straße tätig sind, können ihr Fahrrad schnappen oder zu Fuß gehen und 5 Minuten zum Institutsviertel radeln oder 10 Minuten rüberlaufen, weil da gibt es nämlich, kein Witz, Essen 1, 2 und 3. Mm. Es gibt keinen schnellen Teller. Mm. Und ich kann einfach mal kurz vorlesen, was für Montag den 12.10. geplant ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach, weil die so lange zu waren. Jetzt denken die, jetzt müssen sie richtig auftischen, um der Rennparkstraße ein bisschen los. Konkurrenz zu machen. Ist ja natürlich auch verständlich, aber dass die gleich so loslegen. Also das müssen wir natürlich jetzt gleich besprechen. Es ist ein eisergebratener Gemüsereis Nasi Goreng mit einem Quinoa-Bratling, süß-scharfe Chili-Soße und dann kann man Beilagensalat oder Regio-Apfel wählen. Hm. Essen zwei das Cordon Bleu vom Schwein und dann interessanterweise Zitronenjus. Tschü. Aber... Kein Bier für Fee. Das war was. Aber Kartoffelkroketten. Und Karotten-Erbsengemüse. Oh. Und dann Essen drei Gemüse-Couscous-Salat, Muhammara-Walnuss-Paprika-Dip mit einem Zenit. Muhammara-Walnuss-Paprika-Dip. Ja, lasst es euch mal auf der Zunge. Muhammara-Walnuss-Paprika-Dip. Das kann ich dir nicht so genau sagen. Man kriegt auch noch einen Regio-Apfel dazu. Es klingt erstmal auf den ersten, aufs erste Hören wie ein schneller Teller, aber es kostet 2,95. Dann wird es auch keiner sein, ne? Okay. Simit, der ist original. Also richtig gecatcht hat mich davon jetzt nichts. Vielleicht ist Essen 3. Muhammara. Aber ja, das ist. Was war da nochmal die Hauptzutat? Gemüse, Couscous-Salat. Oh, das könnte auch in alle Richtungen gehen. Ja, schwierig. Nee, ich glaube, das ist keine echte Alternative. Bei Essen 1 stört mich, da gibt es keinen Krupp-Kuck dazu. Beim Nasi Goreng fehlt. Ohne Krupp-Kuck esse ich das nicht. Du lässt das jedes Mal an. Aber der Quinoa-Bratling finde ich interessant. Wie schmeckt das? Wie war ein Bratling? Da ist ein Quinoa-Bratling dabei. Quinoa. Quinoa. Oh, bitch, please. Ich kann ein bisschen Vielfalt reinbringen. Ja. Okay. Und süß-scharfe Chili-Soße. Hm. Ich meine, das gab es auch schon als schnellen Teller, aber mit dem Quinoa. Bratling ist es ein Essen 1. Und vielleicht ist es einfach ein Top-Bratling, wer weiß. Ich zweifle es mal stark an. Aber kann natürlich sein. Vielleicht nimmt jemand... Quinoa overhyped. Ich würde es mir überlegen, dahin zu gehen. Du würdest dir überlegen, dahin zu gehen. Ich meine, vielleicht ist es auch noch nicht so bekannt und da ist wenig los. Das könnte sein, ja. Dann hat man da einen entspannten Platz, kein Lärm. Ja, wegen mir können wir schon machen. Das schafft man ja auch gut in einer Stunde eigentlich, gell? Ja, ist nicht, wie gesagt, ist ja nicht so weit. Auf die Süßkartoffeln habe ich echt keinen Bock mehr. Boah. Okay, das war das Stichwort zum Montag. Okay. Wir gehen weiter zum Dienstag. Back to reality. Dienstag ist ein stabiler Tag, würde ich sagen. Da gibt es im schnellen Teller Gemüse-Apfelsalat. Da, das meine ich jetzt nicht damit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch lecker. Aber es gibt am Essen 1 die Blätterteigschnitte mit Hetax-Käse und Spinat. Ein Klassiker. Und am Essen 2, mein persönlicher neuer Klassiker, die gerösteten Maultaschen. Mit Speck und Ei, Zwiebeln, Bratensoße, Kartoffelgurkensalat. Ja, safe. Safe, okay. Safe, nämlich safe. Die Blätterteigschnitte, sag ich. Okay. Mit der Tagsacke. Ja, schön, dass wir alle was dabei. Da sind doch alle glücklich und zufrieden. Gemüse-Äpfelsalat. Ich könnte noch einwerfen beim Institut für die Schupfnudel-Gemüsepfanne mit Rahmsoße. Nein. Oder Essen 3. Es klingt wie ein schneller Teller, kostet aber 3 Euro. Bratkartoffeln, Kräuterquark. Boah, frech. Das ist wirklich frech und das ist auch richtig lausig, das Essen. Und Regio-Apfel. Aber gut. Ah, das gab es bei uns zu Hause auch, da war ich immer enttäuscht. Oder halt Kartoffeln mit Quark. Was ist das für ein Essen? Das ist geil. Findest du das geil? Ich mag das, ja? Aber nicht in der Mensa, ganz ehrlich. Kartoffeln kochen und ein Quark dazu. Ah, ich weiß nicht. Da fehlt mir was. Ja, das ist an dem Tag keine Alternative. Aber ich wollte das Angebot trotzdem. Das Institut völlig eh nie eine Alternative. Vielleicht jetzt haben wir es schon angefangen, ein bisschen aufzubauen als Alternative. Jetzt machst du es gleich wieder kaputt. Ja, das Institut völlig. Okay. Vielleicht haben wir auch irgendwie. Ich meine, man muss ja ein bisschen den Druck aufrechterhalten, wenn man zur Konkurrenz geht, dass man dann sagen, hey, kein Grönsachsbullar mehr, sonst gehe ich zum Institut. Aber wir sind ja auch der Mensa-Podcast und nicht der Mensa-Ripper-Straßen-Podcast. Gut, aber eigentlich sind wir schon. Eigentlich schon, aber das heißt nicht, wir haten gegen andere. Ach so, ich habe gedacht, das wäre unsere dann Unternehmenspolitik hier. Also wir haten vielleicht gegen... Müssen wir das nochmal intern gegen unsere... Gegen Joko Winterscheid und gegen diese anderen Loser im Podcast-Universum. Hat Joko Winterscheid einen Podcast, ist jetzt die Frage. Sieht er aus, als hätte er einen? Yes, auf jeden Fall. Ja, doch. Ich glaube tatsächlich, er hat keinen. Loser. Also, Doppeldose. Ich weiß nicht, ob das Glas einen hat, aber jo, komisch. Ich weiß es nicht. Okay, lass uns einmal zum Mittwoch gehen. Ja. Schneller Teller, Bulgur mit Zucchini, Tomaten. Gurke, Minze-Dip und Gurken-Dip. Korrekt, danke. Essen 1, Kartoffel, Kürbisauflauf mit Äpfel, Käse, Kruste, Lauchsoße. Aber Dessert. Essen 2, Shawarma, Hähnchenfleisch, Joghurtsoße, griechischer Bauernsalat. Ihr habt das schon gegessen. Ich hab das schon gegessen und ich sage mal, das kann man sich schon mal geben, aber es ist jetzt auch, es ist schon 3 Essen. Ja. Gibt eine 3. Schade. Das Shawarma ist nicht knusprig. Oh. Der Joghurtsoße war sehr flüssig. Aber das kann morgen, am Mittwoch ganz anders sein. Das kann ganz anders sein, aber wo ich es gegessen habe, war es eine 3. Ich weiß nicht, ob ich einen Kartoffel-Kürbisauflauf. I don't know. Ich auch nicht. Das catcht mich nicht. Nee. Das holt mich nicht ab. Das ist mir zu herbstlich. Ja, ich meine. Wenn man aus dem Fenster guckt, hört man das schon, passt schon, aber in meinem Gemüt, in meinem Herzen, sommert's noch. Immer Sommer. Ja. Und wir starten wieder zu Mensa Institutsviertel. Machen wir jetzt jeden Tag. Okay. Nee, an so Tagen, wo die Stimmung eher so mies ist. Also an allen noch. Ja, schon. Die Mensa Institutsviertel, die bleibt da schon eher mediterran. Mit Essen 1, bunter Salat mit Tomate, Mozzarella und Basilikum mit Baguette. Was war das Hauptding? Das habe ich gut verstanden. Salat. Das ist nur ein Salat, oder was? Bunter Salat mit Tomate, Mozzarella und Basilikum. Das ist schon sehr sommerlich, was die da machen. In der Ripperstraße ist so richtig dunkle Regentage angesagt. In der Institutsviertel scheint die Sonne aus dem Arsch. Oder man kann auch Back to the Roots Geflügel-Saté-Spieß. Oh! Was Martin-Reis. Sebastian, hast du es gehört? Ja, großer Fan. Könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Oder wieder Essen 3, Kartoffel-Spinat-Auflauf. Aber hier mit weißer Soße. Ich glaube, das ist ein Problem, dass das hier so mittendrin steht. Da steht explizit weiße Soße. Mhm. Und? Ich glaube, das müssen wir besser verpacken. Das stimmt. Zum okay. Beispiel Bechamel-Soße. Weiße Jus. Ja, weiße Jus. Milch-Jus. Okay, dann ja, das wäre die Alternative. Das wäre die Alternative. Ach ja. Ja. So ein heavy Tag insgesamt. Gehen wir mal auf Donnerstag, oder? Ja, kannst du gleich wieder Institutsviertel vorlesen? Natürlich direkt. Wie, jetzt hier erstmal der schnelle Teller. Gebratener Gemüsereis, Nasi Goreng, Rosini-Soße. Wo sind die Kruppkuck? Vielleicht sind die dabei und stehen nicht dabei. Ah, ich glaube nicht. Die standen immer dabei. Vor allem, weil da ist Tier drin. Muss draufstehen, ja. Und das ist ja eindeutig vegan angegeben. Da ist also Schrimp. Naja, Reste drin. Ich muss jetzt zur Vollständigkeit halber müssen wir auch sagen, dass es den rote Bete-Knödel mit Hirtenkäse, Aprikosenreis und Sesamkarotten im Essen 1 gibt. Ich habe es einmal gegessen und es ist einfach, war kein guter Start zwischen uns beiden. Dem Gericht und mir. Ja. Dafür muss man sagen, dass das rindergeschnetzelte Stroganoff eigentlich gut ist. Ja, wenn man fleischig unterwegs ist. Okay, liegt hauptsächlich auch an den Wellenbanden. Es liegt hauptsächlich an. Es wird getragen von den Wellenbanden. wie ein guter Surfer wird es getragen von den Wellen. Aber ja, es ist ganz lecker. Die Prinzessbohnen geben dem Ganzen den Pfiff. Die geben dem Ganzen ihren Minus, weil die meist ein bisschen hart und zähnig quietschig sind. Quietschig, ja. Schlimm. Quietschige Bohnen. Die sind schon ein bisschen quietschig. Vielleicht, Andi, muss ich da jetzt doch einwerfen, wäre für dich tatsächlich die Mensa Institutsviertel an dem Tag die Alternative des Tages, weil es gibt nämlich die Zucchini-Köfte mit Currysoße Bohnenreis. Okay. Ja, ist eine Alternative. Auf jeden Fall. Zucchini-Köfte haben mich letztes Mal wirklich begeistert. Weil die so schön saftig waren. Ja, ich weiß noch, wie du geschwärmt hast. Oh. Oder den Schweinehackspieß, argentinische Art. Paprikasoße, Rigatoni. Das ist aber auch so ein Klassiker aus der Rempartstraße eigentlich. Der Schweinehackspieß, argentinische Art. Den gab es aber schon ewig nicht mehr, oder? Den gab es schon ewig nicht mehr. Den trauen die sich nicht in der Rempartstraße. Den trauen die sich nicht mehr. Das wird bestimmt flambiert, doch. Die höchstens mal so ein Geflügel-Saté-Spieß. Das trauen sie sich noch. Aber den Hack, Schweinehackspieß, argentinische Art. Ja, ich weiß nicht, klingt pervers. Klingt irgendwie die wollen halt die Mensa Rempartstraße mit den eigenen Waffen schlagen, würde ich sagen, oder? Die Essen, die da nicht mehr gemacht werden, holen sie aus der Schublade raus und hauen die auf den Tisch. Gut, ja, krass, gut. Dann Donnerstag, ja, könnte ich mir tatsächlich überlegen, ob ich da den Weg auf mich nehme. Was gibt's denn am Freitag? Freitag ist wieder gut. Freitag, Beim Essen ein. Es befriedet mich wieder irgendwie so ein bisschen. Eine leckere Spaghetti-Gemüse-Soja-Bolognese. Mhm. Mit Hauptkäse, gerieben. Gut, man hätte vielleicht sich ein Parmesan gewünscht. Wir können auch ohne Käse nehmen und den Parmesan mitnehmen. Hartkäse schließt Parmesan nicht aus. Im Gegenteil. Das ist schön, ja, aber ich glaube nicht. Ich hoffe, es schließt Emmentaler aus. Ich glaube, wer weiß. Ich glaube, mit meiner letzten Soja-Bolognese, die war mit Parmesan und da stand auch so ein Faxe auf dem Tisch. Ja, das war ein Festtag. Das war ein Epic Day. Das war mein Faxe. Ich glaube, das war das letzte Mal. Das war dein Parmesan. Ja. Das war das letzte Mal. Nee. Ich hab's dazwischen selbst nochmal. Aber haben sie das auch gegessen, ist wahrscheinlich die Frage. Das ist die Frage. Ja, wenn es das gibt, dann isst man das eigentlich, oder? Nicht immer. Nicht ausnahmslos. Immer. Es gab mal so Tage, da wussten wir gar nicht wohin. Wenn es bei Essen 2 dann so eine Kabeljau mediterran MSC, Zitronensoße, rote Betekus. War gut, letztes Mal. Wobei das schon der beste. Eines der besseren Fischgerichte ist. Beste ist immer noch jetzt, also das neue, was habe ich vor 2 Wochen gegessen? Dieses Madagaskar Pangasius Filet oder was ist das? Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Aber das ist auch in den Top 5 der Fischessen, auf jeden Fall. Deswegen, ja, mal gucken. I feel fishy vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Freitag ist wieder auf jeden Fall für alle was dabei in der Rimpa-Straße, würde ich sagen. Ja. Gibt es da was Außergewöhnliches? Da gibt es was Außergewöhnliches, wenn wir wieder. Was man unbedingt erwähnen müsste. Ins Lützberg rüberschalten. Was denn? Und zwar ein Essen, das bei mir relativ hoch steht, bei anderen aber vielleicht nur eine 3 kriegt, und zwar der Gemüsestrudel mit Schnittlauchsoße und Wellenbandnudeln. Oh, der ist hier super. Interessant dieses Mal. Der ist super. Da ist noch stehen und dabei Gemüsestreifen Julienne. Oh. Mhm. Was ist denn der Gemüsestrudel nochmal? Das ist dünn geschnittenes Gemüse einfach. Ja, Julienne's. Ja, aber da steht Gemüsestrudel, Schnittlauchsoße, Wellenbandnudeln und dann steht noch unten drunter Gemüsestreifen Julienne. Ja, das sind halt so, man kennt's doch, so Karottenstreifen in der Soße noch drin. Ach, nicht nur Karotten, also in der Soße. Kann man mit anderen Sachen da auch. Ich nehme, ja, aber. Ja. Das ist gut, das haben wir letztes Mal. Du warst noch nicht begeistert, wenn du Spätzle kassiert. Top Essen, finde ich. Das finde ich das. Ja, aber ich brauche es nicht nochmal. Das ist ein gutes Essen, aber Freitag man, liefert die Rempartstraße. Das isst man einmal im Monat. Das stimmt, ja. Das reicht. Schlemmerfilet, Bordelaise gibt es noch. Weißweinsoße, Wellenbandnudeln. Oh, die Wellenbandnudeln, die sind seit dem Tag, ey. Und interessant, vielleicht. Ist das auch noch meine App? Das weiß ich jetzt nicht. Aber da steht Essen 3 Milchreis. Und klar, Milchreis muss freitags geben, egal wie, dort wo, auch, wann. Ja. Milchreis auf Wunsch vegan. Klassisch, auch mit Zwetschgenkompott und Zimtzucker, aber für 2,95. Hä? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch hier ein Preisanzeigefehler. Hm. Aber das wäre natürlich eine Abzocke, ich weiß nicht. Die vegane Option steht nicht dran für Freitag in der Rempartstraße. Hier schon. Vegan Essende müssen wahrscheinlich dann also in das Institutsviertel. Es sei denn, es ist wieder so ein Plan, der so nicht ganz ausgereift ist und der sich im Laufe der Woche noch verändert. Könnte sein. Aber gut, dann. Aber es ist schön, hier ein bisschen mehr Auswahl zu haben. Mhm. Wenn man sich auch auf so den Weg in Kauf nimmt, kann man da den Tag immer vielleicht ein bisschen aufwerten, wenn man dann doch mal rüberfährt. Mhm. Jetzt fehlt nur noch das Tagesgericht in der Rempastraße. Fehlt noch ein Gericht zum Glücklich sein. Überholt. Es wird vielleicht Zeit, dass wir da nochmal unten im Buffet noch eine Ausgabe aufbauen. Ja, als Influencer-Zeit. Ja. Eines Tages. Kampagne starten. Welches Gericht gab es denn immer nur im Tagesgericht? Die Bowl, ne? Die Bowl, ja. Die gab es schon inzwischen auch. Ich meine, dadurch, dass Essen 1 jetzt aus der von der Fabrik Schlange kommt. Vom Band, meinst du? Vom Fabrikband, meinst du natürlich. Haben wir, glaube ich, keine Essen eingebüßt. Ich könnte mich ja nicht an ein Tagesgericht erinnern, was es jetzt irgendwie nicht mehr gab. Wüsste ich gar nicht. Aber ist auch schon so lange her, gell? Was weiß man schon, was vor einem Jahr war? Oder vor 3 Wochen. Weiß man auch nicht. Was hast du nochmal vorletzten Dienstag gegessen? Da muss ich das Archiv bemühen, oder was? Weiß ich nicht. Schwierig, gell? Ist nicht so einfach. Aber es sind halt immer meistens gute Sachen. Ja. Überlegt euch mal, was habt ihr vor 3 Wochen gegessen? Seid ihr auch noch eine Stunde beschäftigt? Und so lange. Gehen wir jetzt ins Bett. Ist So. Sandmann, ja, lieber bisschen. Sandmann, es ist ja. schon so weit. Der ist schon vorbei. Der ist schon vorbei. Ja. Bei euch vielleicht noch nicht. Warum? Weil ich in einer anderen Zeit lebe. Unmöglich. Okay. Yo. Fade out. Fade out. Goodbye. Makes good. Have fun. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.